ein neues Narrativ von Männlichkeit, das den Mann weniger zu solch einer Dominanz verdammt, wird also weiterhin dringend gesucht. Während Frauen schon länger aktiv und kreativ um ihre narrative Selbstbestimmung kämpfen, scheinen Männer sich nach wie vor meist in kulturellen Rückzugsgefechten zu befinden, in denen sie Privilegien als solche erst reflektieren müssen. Wollen sie diese verteidigen, weil sie ihnen wichtig sind und ihnen wichtige Vorteile bringen? Und unter welchen Bedingungen wären sie bereit, auf ihre Privilegien zu verzichten? Der Weg zu einer Veränderung kann letztlich nur über alternative Erzählungen führen. Je mehr und vielfältiger von Alternativen jenseits dominanter Männlichkeit erzählt wird, desto schneller und kreativer wird das Geschlechterverhältnis sich verändern. So erscheint es als eine erste Aufgabe, Geschlechter als Fluide zu erzählen, eine Aufgabe, die langsam, aber sicher auch im Mainstream unserer kulturellen Produkte sowie in der Werbung und den sozialen Medien wahrgenommen wird. Besonders in der sexuellen Aufklärung gilt es, auf diese Weise Antagonisierungen abzubauen und Menschen das Selbstbewusstsein zu vermitteln, Protagonistinnen ihres eigenen Lebens sein zu können. Gegenwärtige Coming-of-Age-Stoffe wie die Serie Sex Education von 2019 lösen ganz bewusst vermeintliche Konflikte narrativ auf, indem sie ein in jeder Hinsicht buntes Ensemble gestärkt aus den erotischen Wirren der Adoleszenz hervorgehen lassen. Wie Studien und die pädagogische Praxis zeigen, sind Kinder offen und tolerant für alle Bedürfnisse und Orientierungen jenseits der heteronormativen Logik, die ihnen meist vorgesetzt wird, sodass man davon träumen kann, alle in diesem Kapitel beschriebenen Probleme könnten irgendwann der Vergangenheit angehören. Es könnte gelingen, wenn man vielleicht auch von der Königin der Löwen erzählt, die ihr Reich nicht durch das Töten des faschistischen Bruders rettet. Wenn im Dschungelbuch auch queere und nonbinäre Tiere auftauchen, die der klassischen Heldinnenreise des kleinen Mowgli auf die Sprünge helfen, in der wiederum Frauen nicht nur als absente Sehnsuchtsfiguren vorkommen. Und wenn die Walt Disneys von morgen Geschichten schreiben, die kein starkes Geschlecht mehr brauchen.